Lies jetzt die Aufgabe 14. Aufgabe 14. Hallo Lukas. Hallo Emma. Was gibt's? Ich kann leider heute Abend nicht zu deiner Party kommen. Warum denn nicht? Bist du krank? Oder musst du noch Hausaufgaben machen? Nein, mir geht's gut. Und meine Hausaufgaben habe ich schon gemacht. Ich muss nur auf meinen kleinen Bruder aufpassen, weil meine Eltern nicht zu Hause sein werden.